Business Cake, der auf Korn vor den Späti pillt. Deutschrapper, wir sind ne besondere Spezies. Von dem Koks aus Uran verliert die Haut den Verstand. Sie zieht und wird mager, wie der Slogan von Trump. Ich pumps deine Mutter, weil ich Mucke im Blut hab. Werd ich reich, nur durch Kunst am Computer. Shit, doch dann denk ich, ich muss sterben, weil ich Keter hol. Und ich spring einfach vom Dach und schrei: Fuck, was ist los, ich muss kotzen. Du bist einer von diesen Opfern, die in den Urlaub fliegen, nur um dann Fotos zu posten. Du bist so peinlich gestört, sieh ein, dass keiner dich hört. Du bist einer von diesen Opfern und trägst dein eigenes Merch. Yo, ich werfe meiner Ex der Home Molotov durchs Fenster. Sie geht auf TikTok live und ist verkokelter als Anakin. Geht's dir nicht so gut, hä? Hast du nichts zu tun? Warum ziehst du so eine Fresse, Baby? Lach mal wie der June. Ich gucke auf den Gött deiner Freundin im Gym. Und Montag gibt es Nudeln, mehr ist heute nicht drin. Ich komm in Zeitlupe wie im 90er Film. Anstatt deine Mucke höre ich lieber Noise Cancelling. Deine Mucke ist scheiße. Deine Mucke ist scheiße. Deine Mucke ist scheiße. Du läufst mit deinen Eltern vor den Lidl und schämst dich. Und ich lauf auf nacktes Studio wie ein Tiger im Käfig. Ey, yo, Mikrofon, Killer, fick deine Mom auf dem Hoverboard. Man, sie drückt den Attacke-Knopf und macht Platscher wie Carpador. Ich stehe auf dem Bolzplatz mit Basie und einer Rotzpfanne. Hau dich zu Matsch, drück deine Fresse auf ne Postkarte. Zum Bachelor schenken deine Eltern dir einen Volkswagen. Du hältst sehr viel von deiner Kunst und deshalb trägst du Rollkragen. Ich schieß dir in den Kopf, du Hund, ich schieß dir in den Kopf, du Hund. Morgenstund hat Colt im Mund. Sahide, rede nicht. Bitch, es ist der Kuchen, der dir, wenn du 18 wirst, steifen Penis gibt. Ich raste aus und dann schlag ich dich zu Brei und mach nur noch schwule Mucke, so wie Chapo 102. Der Bulle hält mich an und sieht den Schweiß auf der Stirn und blickt direkt durch meine Augen in mein Teilegehirn. Ich gucke auf den Gött deiner Freundin im Gym. Und Montag gibt es Nudeln, mehr ist heute nicht drin. Ich komm in Zeitlupe wie im 90er Film. Anstatt deine Mucke hör ich lieber Noise Cancelling. Deine Mucke ist scheiße.